ARD. Hi, das ist Lost in Nahost, die Story. Euer Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Hier mit ganz besonderen Folgen. Ich bin Ann-Kathrin Wetter und wenn ihr jetzt erst einsteigt, hört euch vorher Folge 1 bis 3 an. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das hier ist Folge 4. Nakba, die Katastrophe. Ein Sonntag im März 2024 in Gaza. Nach dem 7. Oktober ist hier Krieg ausgebrochen, nachdem die Hamas Israel angegriffen hat. Mohammed, der Journalist aus dem Gazastreifen, hat sein Zuhause verloren. Ihr kennt ihn schon aus den früheren Folgen. Seit Wochen schläft er im Auto. Und jetzt ist dieser Sonntag im März und da bekommt er diesen Anruf von Jan, seinem Kollegen aus Tel Aviv. Mohammed, your name is in the list, so you will leave tomorrow also. Like this. And be ready. And yeah. Er kann es nicht glauben. Sein Name auf der Ausreiseliste. Er darf raus. Raus aus der Hölle, zu der Gaza in den letzten Monaten für ihn geworden ist. Wo täglich Raketen fallen, wo so viel zerstört ist und so viele Menschen sterben. Er darf raus. Ausreisen zusammen mit seiner Frau Sarah. Und das schon morgen. Sarah, she doesn't know that I get the approval. Als Mohammed den Anruf bekommt, ist Sarah gerade im Haus bei seiner Mutter. Da denken noch alle, Sarah, die geht alleine raus aus dem Gazastreifen. Mohammed sagt Sarah und seiner Mutter, sie sollen raus in den Garten kommen. So I told my mother that I will leave tomorrow and I just know now. Ah. I cannot tell you what happened. Mohammeds Mutter, she cried. Die fängt an zu weinen. She said, you will leave me, you will go out, yeah. And actually, I don't know what to say. I told her that, please forgive me. I had no choice. My life became in danger. And I have to leave. Mohammed und Sarah versuchen, seine Mutter zu beruhigen. Mohammed sagt, dass er nun endlich in Sicherheit sein wird, dass er nicht mehr jeden Tag um sein Leben fürchten muss. Und Sarah verspricht, dass sie gut auf ihn aufpasst. Und dann schaut Mohammeds Mutter ihn an und sagt, she said, yeah, I want him to go out and he to be in a safe place. Seine Mutter will natürlich auch ein sicheres Leben für ihn und dass es ihm gut geht. Ihr wird in dem Moment klar, sie muss ihn gehen lassen. But I, you know, it's the feelings and the feelings of the mother that she will lost his son. And actually I'm the closest one to my mother. In dieser Nacht schläft Mohammed nur 2 Stunden. Gegen 5 Uhr weckt er einen Freund. Der hat ihm angeboten, ihn und Sarah zur Grenze zu fahren. Mohammed zieht sich an und packt seine Sachen in eine Tasche. Das ist nicht viel. I just took 2 pair of shoes and I give them the rest. Ein paar Klamotten, 2 Paar Schuhe. Das meiste gibt er seinen Freunden, den Journalisten, mit denen er die letzten Monate verbracht hat. Und dann heißt es endgültig gehen. Endlich raus. Weg von den Trümmern, den Angriffen, den Verletzten, den Toten, aber auch weg von seiner Familie und seinen Freunden. And they give me hugs. And they said goodbye and take care of yourself. Some, you know, it's very emotional moments. Yeah. Und dann fahren sie los. I want to go to the border directly, but I couldn't. Eigentlich wollten sie direkt zum Grenzübergang Rafah. Der einzige Weg nach Ägypten und der Weg raus aus dem Gazastreifen für Mohammed und Sarah. Aber Mohammed, der kann so noch nicht weg. I ask my friend to go to, I want to see my mother. Yeah. Seine Mutter. Mohammed will sie noch einmal sehen. And I wish I didn't go. Yeah. Und im Nachhinein sagt er, ich wünschte, ich hätte es nicht gemacht. It was very bad moments to me, just to leave, and she cried again. My feeling on that day was the worst, because, you know, something said you have to leave and something said you have to stay. And I don't know what to do. Literally, I don't want to leave my mother. But I had to take the decision. Mohammeds Freund schaut auf die Uhr. Sie müssen los. My friend, he told me that we had to go. But she hugged me and she don't want to leave me. Und dann lässt sie ihn los. Und ab da verschwimmt alles. Then I cannot remember the moment that I get in the car and went to the border. But even when I think about this moment, I always, when I just think about this moment, I cried. Das ist der Moment, in dem Mohammed den Gazastreifen verlässt. Den Ort, wo er sein ganzes Leben verbracht hat. Wo er vor dem 7. Oktober morgens immer eine Runde joggen gegangen ist, nach der Arbeit seine Freunde auf einen Café getroffen hat oder zum Fußballspielen an den Strand gegangen ist. And I remember that I lost everything. Everything, at least I cannot be with them. And all these places are destroyed. Ich habe alles verloren, sagt Mohammed. Die Orte, an denen ich unterwegs war, alle zerstört. Eine Zukunft in Gaza, nicht vorstellbar für ihn. There is no streets, there is no universities, hospitals, schools, nothing. There is no future in Gaza. Und dann sagt Mohammed was gerade viele Menschen in Gaza sagen, wenn sie über ihre Situation sprechen. Ein bestimmtes Wort. Das emotionalste Wort für viele Palästinenserinnen und Palästinenser. Schon seit Jahrzehnten. It's a second Nakba. Yeah, and it's more. Eine zweite Nakba. Eine zweite große Katastrophe. Ihr hört Lost in Nahost, die Story. In der letzten Folge haben wir euch von der Gründung des Staates Israel erzählt und wie sich damit für viele Jüdinnen und Juden ein Traum erfüllt hat. In dieser Folge lernen wir eine palästinensische Familie kennen, weil viele Palästinenserinnen und Palästinenser haben 1948, im Jahr der Staatsgründung, eine Katastrophe erlebt, wie sie sagen. Auf Arabisch Nakba. Davon erzählen wir euch in dieser Folge. Okay, so, Sophie, let's see how will you read it from the beginning. Okay, Sene, Snin, Shahar, Shahor, and then what, Osboa. Ein Frühlingstag in 2023, ein knappes halbes Jahr vor dem 7. Oktober. Sophie, unsere Korrespondentin in Tel Aviv, sitzt in ihrer Wohnung vor dem Laptop. Sophie kennt ihr schon aus der letzten Folge. Auf dem Bildschirm vor ihr, da ist ein Mann, Anfang 30. Der hat kurze schwarze Haare, trägt ein schwarzes Poloshirt, 3-Tage-Bart. Dieser Mann steht vor einer Tafel mit arabischen Wörtern, die Sophie vorliest. Thania, so, I didn't finish this word. Der Mann heißt Basil, ist Sophies Arabischlehrer, gibt ihr regelmäßig Unterricht per Videocall. Heute wiederholen sie Wörter, die mit Zeit zu tun haben. So this is an hour, a minute, a second. And what's lahza? Ah, oh, that's the moment. And you should be careful, because if a Palestinian say just a moment, please, it would be 3 days. Zeit ist relativ, meint Basil. Wenn ein Palästinenser sagt, einen Moment bitte, dann kann es Tage dauern. Und dann klingelt es bei Sophie an der Tür. Hallo. Hi. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe gerade noch Arabischunterricht. Ah ja. Aber vielleicht magst du einmal Hallo sagen. Ihr seht ja. Euch am Morgen. Es ist unser Reporter Frank. Den kennt ihr auch schon aus der letzten Folge. Sabah al-Khair. Morgen wollen Frank und Sophie Basil besuchen. In Bethlehem. And I'm so much looking forward, Sophie and Frank, to meet you. Thank you. We're also looking forward. Thank you so much. Der nächste Tag. Der Weg zu Basil, Sophies Arabischlehrer, ist nicht ganz einfach. Er lebt im Westjordanland. So, jetzt müssen wir mal gucken. Sie fahren von Tel Aviv über Jerusalem nach Bethlehem. Durch einen Checkpoint. Sind wir jetzt noch in Jerusalem, bei Jerusalem? Ja, und da ist der Checkpoint. Und der führt direkt durch die Mauer durch. Die Grenzmauer, die Israel und das Westjordanland hier trennt, ist ungefähr 8 Meter hoch, aus Beton. Und überall an der Mauer Graffiti. Free Palestine steht da immer wieder. Entrance to Palestinian Authority Territories. Jetzt fahren wir über den Checkpoint. Das hier ist der Checkpoint, also hier ist so wie so ein Zollhäuschen. Eine Schranke, die ist oben. Und man fährt hier über so eine... wie so Krähenfüße, die nur in die eine Seite gerichtet sind, dass man nicht zurückfahren kann. Frank und Sophie fahren über diese Krähenfüße, so spitze Metallteile, die verhindern, dass Autos einfach so ohne Kontrolle auf die israelische Seite fahren können. Ja. Ja. Ah, da ist er schon. Siehst du ihn? Ja. Ah, da ist er. Andere Straßenseite. Sophies Arabischlehrer Basil. Salam Basil. Schlonak. So, welcome in Bethlehem. Thanks. Der Besuch heute, der hat einen Grund. Sophie und Frank wollen die Geschichte von seiner Familie hören. Vor allem die von seinen Großeltern. Und deswegen stehen Basil, Sophie und Frank jetzt genau hier. Einen Kilometer vom Checkpoint entfernt im Flüchtlingscamp Aida. Hier ist Basil aufgewachsen. We are now in Aida Camp. So, this is the edge of the camp from the east side. It's not. What do you mean by camp? Because it doesn't look like a camp. Frank hat sich unter einem Flüchtlingscamp was anderes vorgestellt. Sowas wie eine Zeltstadt oder ein Containerdorf. Yeah, of course. This is a really common question to be asked. Because everyone expect tents or maybe kids without shoes. Aber hier stehen keine Zelte, sondern Häuser aus Beton. Sie sind alle unterschiedlich hoch und breit. Bei manchen ist das oberste Stockwerk noch nicht ganz fertig. Dazwischen schlängeln sich Gassen. Teilweise sind die so schmal, dass man gerade so alleine durchpasst. Aber als Basils Großeltern hier angekommen sind, da gab es das alles noch nicht. This is how it started actually. The way how it started, it was tent here and there. Each family had just one tent for the whole family. Ein Zelt pro Familie gab es damals. So when was the beginning of that camp? Beginning was after Nakba. So Nakba is 1948. Wir müssen einen kleinen Zeitsprung machen. 1948, da leben Basils Großeltern noch ganz woanders. In einem Ort namens Elah, ein kleines Bergdorf bei Jerusalem. Mit ziemlich steilen Hängen, ein paar Ziegen klettern darum und es gibt viel Obst. In den Gärten stehen Aprikosen- und Feigenbäume. Und die Nachbarn, die haben so einen kleinen Battle untereinander, bei wem das süßeste Obst wächst. Und mit diesem Dorfleben ist es am 22. Oktober 1948 vorbei. It was a very tough attack and there was some clashes even. Elah und andere Dörfer werden angegriffen. Die israelische Armee nennt den Angriff Operation Haha. Mehrere palästinensische Dörfer werden besetzt. Basils Großeltern bleibt keine Zeit. Sie müssen weg, so schnell wie möglich. It wasn't a situation where you can pack your luggage and move slowly. No, they had to run. Und sie landen genau da, in diesem Flüchtlingscamp bei Bethlehem. Nicht für lange, denken sie. When they left the village, they left because they thought that this is few days war and they are going to be back. Wir hatten es ja schon in der letzten Folge. Jahrelang gibt's Kämpfe zwischen jüdischen und palästinensischen Gruppen. Und einen Tag nach der offiziellen Staatsgründung, am 14. Mai 1948, beginnt ein Krieg. Fünf arabische Staaten, die Israel nicht als Staat akzeptieren wollen, greifen Israel an. Und Israel wehrt sich. Bei den Kämpfen werden mehr als 700.000 Palästinenserinnen und Palästinenser vertrieben oder sind geflohen aus dem Gebiet, was dann Israel wurde. Hunderte ihrer Dörfer wurden zerstört. Diese Vertreibung, diese Flucht, das ist für viele Palästinenserinnen und Palästinenser die Nakba. Und viele von ihnen leben danach in Camps, so wie Basils Großeltern. So if you imagine now your grandparents coming here, what would this place have looked like? It was an completely empty land. I saw a picture. No buildings here? No buildings at all. They had mainly nothing with them. They literally had just the key. Der Schlüssel. Das ist das Einzige, was ihnen geblieben ist von ihrem Haus in Elah. Der Schlüssel ist auch heute noch ein wichtiges Symbol für viele Palästinenserinnen und viele Palästinenser. Ihren alten Schlüssel, den haben viele aufgehoben. When we were kids, I could really tell you that it meant so much just to carry the key. We were like with my cousins fighting. No, I want to have it, for example. Dieser Schlüssel, der hat für die Familie von Basil mega die krasse Bedeutung. Does that still exist? Yeah, for sure it still exists. And I am also curious to know where is it now. Because usually it goes to the oldest person and then to his kids. Basil hat eine Idee, wo der Schlüssel sein könnte. Dafür müssten sie weiter rein ins Camp. Sie gehen durch die engen Gassen, vorbei an den kastigen Häusern, auf die immer wieder ein Stockwerk draufgesetzt wurde. Bis sie vor dem Haus von Basils Tante stehen. Das ist nicht verputzt oder gestrichen. Rauer Beton, wie die meisten Häuser hier. Sophie und Frank gehen rein, setzen sich aufs Sofa und schauen sich um. I think it's just so fascinating how if you imagine this all having developed from tents and now it's like proper rooms with you know big furniture and carpets and sofas and curtains and lamps and fiber internet. Wo früher ein Zelt gestanden hat, steht jetzt ein Haus mit Glasfaser-Internet, Sofas, Teppichen am Boden, Lampen an der Decke. Aber zu Hause fühlen sich Basils Großeltern hier nie. Und das erkennt man an was scheinbar Banalem. An dem, worüber sich die Großeltern immer unterhalten haben, beim Kartenspielen mit den Nachbarn. When I was sitting with him and other old people who were our neighbors playing cards, this was mainly their discussion for most of the time. What was happening in their hometown? Even my land was better than yours. I was better growing apricot than you. But actually, I have to admit that your fig teas was the best in the village. Something like that. Sie sprechen über Ella, über ihre Gärten. Und sie streiten immer noch, wer die besten Aprikosen und Feigen hatte. Genauso wie früher, vor Oktober 1948. Even 40 years later, this was a main topic for daily life. Seine Großeltern haben sich nichts mehr gewünscht, als zurückzugehen. Und das, obwohl sie wussten, dass es Ella gar nicht mehr gibt. Have your grandparents ever been back? Yeah, and this was the only time I saw my grandfather crying, actually. Mm-hmm. It was too much for him and very emotional. Da, wo mal das Dorf von Basils Großeltern war, sind jetzt nur noch ein paar überwucherte Ruinen. Drumherum eine grüne Hügellandschaft, durch die der israelische Nationalwanderweg geht. Und in der Gegend gibt's zwei neue israelische Orte. Bagiora und Matar heißen die. Die wurden 1950 gegründet, also zwei Jahre nachdem Basils Großeltern geflohen sind. My grandmother, the last few words she said, I hope if I could have my grave in my town. Mm-hmm. Die letzten Worte seiner Großmutter waren: Ich möchte in Ella begraben werden. They spoke about past more than today, and their future was about wishing that they wake up one day and they go back to their home village. Actually, bis zu ihrem Tod wollten Basils Großeltern zurück, dahin, wo man der Schlüssel gepasst hat. Den Basil gerade mit Sophie und Frank sucht. Okay, so the key, so one of the daughters took it and she has it now. Der Schlüssel ist inzwischen also bei Basils Cousine. Okay, so you see, this is how it's usually going. Mm-hmm. He immediately, she said, when he passed away, the daughters had their argument. She even used the word fight. Wow. Okay. Nach dem Tod von Basils Onkel, da hat's einen richtigen Streit um den Schlüssel gegeben. Und eine Cousine, die hat sich am Ende durchgesetzt. And she got it. Yeah, it sounds like it means really a lot to the family. Yeah, it's like an heritage. Mhm. Ein Vermächtnis, ein Erbe der Großeltern aus dem Dorf, das Basil nur aus ihren Erzählungen kennt. Weil er ist hier im Camp Aida geboren und aufgewachsen. Um einen besseren Überblick zu bekommen, führt Basil, Sophie und Frank jetzt durch ein enges Treppenhaus, über eine wackelige Leiter, rauf aufs Dach. Wobei, Leiter trifft's nicht so ganz. Es sind eher so ein paar zusammengenagelte Holzlatten. Oh wow, we're going up this ladder. Oh, yeah, wow. How are you with climbing, guys? Very good. Okay. Ladies first. Ladies first. Okay, wait. So, it's happening? I think it works. But it's a little wobbly here. Bisschen wackelige Angelegenheit. Oh Gott, oh Gott. But someone needs to hold this ladder. Are you sure this works? In den Nägeln. Oh Gott, oh Gott. Oben angekommen, auf einem Flachdach ohne Geländer, zeigt Basil auf ein kleines weißes Haus. My house is there, this one. The white one in the corner. Yes, the white one. Which has the little balcony mm-hmm. in the middle there. But how so many people you live there in this? In my or in our apartment, yeah? We were six. Six. Me, my four brothers. Cozy. Yeah, it's like 80 square meters. Bis er 23 Jahre alt ist, lebt Basil hier im Flüchtlingscamp. You know, for kids, it could be weird if I tell you that we had so much fun. Es klingt vielleicht komisch, sagt Basil, aber sie hatten hier richtig viel Spaß. So many kids. Our playground is the street. So we had kind of freedom. Mm-hmm. Okay. We create our own toys. We played so much in the nature around the camp. Sie spielen in den Gassen, basteln Spielzeuge, sind die ganze Zeit draußen unterwegs. Eine gute Kindheit. We used to play all the time in that field. Mm-hmm. Before the wall was there. Bis die Mauer gebaut wird. Then we saw from the school window that they brought the machines and they already started from a distance. Basil ist gerade in der Schule und draußen vor dem Fenster rollen riesige Bagger an. And then we realized that it's something that we are going to see unfortunately every day. Und von diesem Tag an sieht Basil von seinem Klassenzimmer aus, wie die Mauer wächst. Jeden Tag ein Stück höher. Yeah, that was one of the hardest moments actually that we had. They made the wall in the edge next to the school. So we had to watch the wall growing unfortunately all the time. Es ist das Jahr 2003, die Zeit der Selbstmordattentate in Israel. Palästinensische Terroristen jagen Busse in die Luft, reißen viele Menschen in den Tod. Zweite Intifada wird es genannt, das ist arabisch und steht für Aufstand, Erhebung. Mehr als 1000 Israelis werden in diesen Jahren 2000 bis 2005 getötet. Die meisten sind Zivilisten, also ganz normale Leute, keine Soldaten. Auf palästinensischer Seite gibt es mehr als 3000 Tote. Viele Kämpfer, aber auch Zivilisten. In der nächsten Folge geht es übrigens noch mal genauer um diese Zeit. In Israel herrscht Angst und die Politik reagiert darauf mit Abschottung, mit einer Mauer und einem Zaun. This area was very tense. Stone clashes was always happening here and there. Die Mauer macht die Palästinenserinnen und Palästinenser wütend. Sie fühlen sich eingesperrt. Wer zum Beispiel in Israel arbeitet, muss lange am Checkpoint warten, wegen der Kontrollen. Palästinensische Landwirte dürfen ihre Ware nicht mehr so leicht in Israel verkaufen. Die Wut, die wächst und wächst. Es fliegen Steine. But then it turned to be like weapons and it was very risky, actually, when it started to be weapon to weapon. Aus Steinen werden Schusswaffen. Gewalt, Protest und Kämpfe mit dem israelischen Militär gehören ab jetzt zum Leben im Camp. Einer von Basils Nachbarn verübt einen Terroranschlag auf Israelis. Bilder von ihm in Heldenpose hängen dann am Haus nebenan. I always believed that here it's like a race of time. Every second day, you hear about people dying, people getting into the prison. So you have to be faster than this negative development. You have to do something else. Basil bekommt fast täglich mit, wie Menschen ins Gefängnis kommen, wie manche bei den Kämpfen sterben. Er will was tun, aber auf friedlichem Weg. Mit 14 fängt er an, Unterricht zu geben. Arabischunterricht für die ganzen Mitarbeitenden von Hilfsorganisationen, die zum Beispiel als Freiwillige ins Camp kommen. Er schreibt ein eigenes Lehrbuch für Arabisch. Er studiert, heiratet. I didn't have a break. And it was not easy to study and to work at the same time. Sleeping was not really existing in my dictionary. Pausen machen oder schlafen. Dafür hat Basil keine Zeit. Und dann schafft er das, was nur ganz wenige im Camp erreichen. Er hat genug Geld zusammen, um sich ein eigenes Haus zu bauen. Er zieht weg, raus aus dem Camp, weg von da, wo er geboren ist. Aber es ist nicht seine Heimat, die er verlässt. Das kann er gar nicht. Denn an dem Ort, den er seine Heimat nennt, hat er nie gelebt. When I introduce myself, I always say, I live in Bethlehem, my home village is Ellar. Das muss man sich nochmal klar machen. Wenn Basil sich vorstellt, dann sagt er immer dazu, dass sein Heimatdorf Ellar ist. Das Dorf, das seine Großeltern 1948 vor mehr als 70 Jahren verlassen mussten. They managed with their words and feelings to transfer a message to the next generation about how meaningful and valuable is hometown. They passed away, but their stories are still in our hearts. Ellar lebt weiter und es nicht nur, weil Basils Großeltern immer wieder davon erzählt haben. Nee, es lebt sogar auf Facebook. There are communities for each home village. For example, there is a community called the community of Ellar. And they have a Facebook page, for example, where they share all the news about all the individuals from Ellar. Graduation, congratulation for wedding, invitation for whatever. Fast wie so ein virtuelles Dorf, wo sich die Leute auf dem Laufenden halten über Hochzeiten, Geburtstage, Abschlussfeiern. Und manchmal posten sie noch was anderes. And from time to time they do posts about the home village and about the right of return. The right of return, das ist was, was man immer wieder hört von Palästinenserinnen und Palästinensern, auch heute noch. Das ist was, was sie immer mit sich rumtragen und was viele nie loslässt. If you ask anyone, if you ask me, we will always say we are asking for the right of return. Das Recht, zurückzukehren. Dorthin, wo ihre Familien vor der Nakba, vor der Katastrophe gelebt haben. Für Palästinenserinnen und Palästinenser ist die Nakba eben nicht was, was damals passiert ist, sondern etwas, was bis heute anhält. Die Flucht, die Vertreibung damals, das bestimmt immer noch, wie viele Menschen heute leben. Und Basil sagt, dieses Recht auf Rückkehr, das werden auch noch viele Generationen nach ihm einfordern. Und das ist einer der ganz großen Konfliktpunkte. Weil aus israelischer Sicht würde so eine Rückkehr von Millionen Nachfahren den Status von Israel als jüdischer Staat gefährden. I believe that everyone is ready for food. I wouldn't call it lunch or dinner, but at least food. Unser Tag mit Basil, der endet hier langsam. Und zwar mit Linsen, Reis und karamellisierten Zwiebeln. So, I hope you will like it. Me? Everyone. It's very, it's delicious. Yeah. May I have the mutabba again? Love it. Basil, der steht hinter dem Right of Return. Er ist der Meinung, dass er das Recht haben sollte, zurückzukehren. Aber vor allem, er hätte gern die Wahl, frei zu entscheiden. Was für ihn nie in Frage käme, ist dieses Recht, mit Gewalt einzufordern. Aber nicht jeder denkt so wie Basil. In der nächsten Folge, da treffen wir einen Palästinenser, der geschossen hat. Auf israelische Soldaten. Und der bereit war, für seine Überzeugung zu sterben. Das war Lost in Nahost, die Story, Folge 4. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Nakba, schaut mal zu den älteren Folgen in unserem Podcast-Feed. Da findet ihr ganz viel rund um den Krieg in Israel und Gaza. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns an lostinnahost@br.de. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns bitte unbedingt. Und eine Bewertung hilft anderen, uns zu finden. Lost in Nahost, die Story, ist ein Podcast von BR24, dem BR-Story-Team und dem ARD-Studio Tel Aviv. Mein Name ist Ann-Kathrin Wetter. Autorin dieser Folge Franziska Timmer. ReporterInnen Sophie von der Tann und Frank Seibert. Titelsong Andreas Dittrich. Ton und Technik Adrian Thalhammer. Technische Mitarbeit Johann Fischer. Regie Martin Heindl. Redaktion Birgit Frank. Redaktionelle Mitarbeit Amelie Hörger. Fact-Checking Pia Steckelbach. Projektkoordination Veronika Süß. Dramaturgische Beratung Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. Wenn ihr noch mehr Geschichten aus der ganzen Welt hören wollt und Hintergründe von unseren ARD-KorrespondentInnen, dann kann ich euch den Weltspiegel-Podcast empfehlen. Da wird einmal in der Woche ein Thema aus mehreren Perspektiven beleuchtet. Die Kolleginnen und Kollegen schauen sich zum Beispiel an, warum die Bauernproteste in Europa so heftig waren, wie der Wahlkampf in den USA gerade so läuft oder warum Thailand Cannabis ab Ende des Jahres doch wieder verbieten will. Im Weltspiegel-Podcast hört ihr die AuslandskorrespondentInnen der ARD und erfahrt alles, wofür es in den Nachrichten manchmal nicht genug Platz gibt. Weltspiegel-Podcast in der ARD-Audiothek. Link packen wir euch in die Shownotes.